Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miauzgenau. Hätte ich jetzt gesagt, wenn das eine normale Miauzgenau-Folge wäre, ihr hört das wahrscheinlich schon, das klingt alles wieder ein bisschen anders, ein bisschen komisch, ein bisschen, als ob ich auf meiner Couch rumhänge und einen Tagebuch-Podcast aufnehme. Und ja, der Name ist Programm. Die Schwert- und Schild-Tagebücher hatte ich ja eins gemacht und ihr habt es über die verschiedenen Spiele-Releases mitbekommen gehabt, dass die Tagebücher in anderer Form weitergeführt wurden als einen Blog, als einen großen Tagebuch-Blog quasi. Und mit Karmesin und Purpur gibt es die Rückkehr von den klassischen Tagebüchern. Also ist das hier quasi die Episode 0, das, wie hatte ich gesagt, Prequel, Prelude, der Klappentext mehr oder weniger, wenn man so in Kapiteln denkt. Und Plot-Twist, ich bin hier nicht alleine, sondern erlebe die Paldea-Region, zumindest in den ersten Episoden von den Tagebüchern, den ersten Kapiteln, erlebe die gemeinsam mit der lieben Brownie. Deswegen begrüße ich dich jetzt. Hallo. Ja, für die, die dich nicht kennen, magst du einmal kurz umreißen, damit man dich kennenlernen kann, damit man sagen kann, ah, okay, ne, so bist du im Pokémon-Kosmos verortet. Ja, wer bist du und mit welcher Erwartungshaltung vor allem gehst du jetzt an die Karmesin und Purpur-Spiele ran? Ja, keine Ahnung, ob man mich kennt. Jedenfalls habe ich irgendwann mal vor einiger Zeit den Podcast durch Zufall entdeckt. Bin dann so mit hineingerutscht hier in deinen Sog und ja, verfolgt den Podcast eben schon eine Weile. Hab irgendwann dann die Streams entdeckt, die ich ganz witzig fand. Und ja, jetzt, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin irgendwie so in diesen Domi-Sog hineingeraten. Jedenfalls, ich weiß nicht, einige von euch kennen mich vielleicht von den Streams oder vielleicht auch schon über Instagram. World of a Brownie heiße ich da. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Ich habe versucht, über die Spiele so wenig wie möglich vorher zu sehen, außer die offiziellen Trailer. Habe ich Social Media mehr oder weniger gemieden, um eben nicht gespoilert zu werden. Ja, und ich bin einfach nur richtig aufgeregt jetzt. Ja, ja. Also auch gerade, ne, wenn du jetzt irgendwie so an deine Erwartungshaltung denkst, irgendwie was Karmesin und Purpur betrifft. Was erwartest du von der nächsten Generation? Das ist halt auch so ein spannendes Thema, ne? Du hast jetzt die Leaks auch angesprochen, die Trailer und so weiter, dass da auch eventuell eine falsche Erwartung geschürt wird. Aber was erwartet uns in Karmesin und Purpur? Was glaubst du, was könnte uns erwarten? Hoffentlich eine richtig coole Welt einfach. Mhm. Ich freue mich auch richtig auf die Trainer, also auf die Arena-Leiter und alle anderen Pokémon-Trainer, die wir so, also die so über den Weg laufen, denen wir begegnen. Auf die neuen Pokémon natürlich, weil auch da habe ich mich für meinen Teil zurückgehalten und versucht, da eben keine Informationen zu sehen oder zu finden. Also ich hab ja gar nicht erst danach gesucht. Von daher bin ich auch auf die ganzen Weiterentwicklungen gespannt, auch von den Startern, weil auch die habe ich noch nicht gesehen. Und ja. Ja, ich bin ja leider um die Leaks, was die Starter angeht, nicht herumgekommen. Also da musste ich mich irgendwie ich habe eine einschlägige TikTok heißende Social Media App inzwischen auch gelöscht. Aufgrund der Tatsache, dass mir da irgendwie die Leaks ganz frontal präsentiert wurden. Und ja, deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich dann auch irgendwann richtig in so einen Bunker zurückgezogen, wo ich dann die Leaks gar nicht mehr mitbekommen habe. Deswegen, ja, die omnipräsente Frage, ne? Wir haben die Spiele geholt, ne? Die sind vor uns, die sind auch schon in die Switch eingelegt. Die omnipräsente, über allem schwebende Frage: Wissen wir schon, welchen Starter wir nehmen und, ne, welche Editionen? Na, Purpur. Bei mir ist es Karmesin. Das heißt, wir haben das perfekte Tausch-Setup. Ich kann das leider nicht so schön aussprechen wie du. Mach das nochmal. Karmesin und Purpur. Passt. So. Ja, mein Starter ist tatsächlich Felori. Und ich habe auf Instagram schon von mehreren Usern an Umfragen teilgenommen in der Stories, welche dann euer Starter ist, war halt die Frage. Und tatsächlich war das bei den meisten so, dass Felori immer am meisten quasi genommen wurde. Oder für Filori haben die meisten Leute abgestimmt. Das fand ich ganz interessant. Deswegen bin ich auch auf deinen Starter gespannt. Ja, ich bin ein großer Verfechter der Krokel-Fraktion. Also ich mag den kleinen Schnapper total. Und ich bin wirklich super gespannt. Ich habe mir leider mich schon spoilern lassen, was die Endentwicklung angeht und so weiter. Das hat meine Wahl noch weiter bestärkt, um das mal schon mal zu sagen. Aber ja, an der Stelle bin ich auch sehr gespannt, wie dann deine Reaktion ist, wie es mit den Startern und so weiter geht. Ja, auf die Entwicklung von Filori, ne? Wir alle hoffen, dass es auf nicht so endet wie hier Flamiao. Oh. Ja, mit Fuegro, der Kellogg's Frosties Tiger. Ja, also, aber ich bin halt auch gespannt auf die Entwicklung dann von dem kleinen Krokimann. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Irgendein Mindset loswerden, bevor wir hier quasi in die Paldea-Region abtauchen? Eigentlich nicht. Ich habe jetzt Bock. Das ist Bock, okay. Das heißt, ja, an der Stelle kurze Mini-Episode, kurzer Einschub, bevor es dann quasi in der ersten, im ersten richtigen Kapitel um unsere erste Spielerfahrung in der Paldea-Region geht. Von daher, wir hören uns dann im nächsten Kapitel. Bis dann. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Bis dann.